Kosen sollen dir sagen, dich hab ich lieb, nur allein dich, wenn dann die Rosen dich zärtlich umkosen. Denke zuweilen, eine Welt,